Da sind wir wieder. Yes. Einmal ausgesetzt, einmal wieder da. Also dieser Zwei-Wochen-Rhythmus bietet sich uns an. Wie war es für dich letzte Woche? Du hast mir geschrieben, 17.30 Uhr, Fragezeichen, so wie jede Woche. Und dann hat man ja davor drüber geredet, wie gut es ist, dass man spontan abgesagt bekommt. Das war ja dann mehr oder weniger auch der Fall. Ja, ich bin ganz schlecht in Sachen merken, die mir Leute sagen. Ich schreibe mir im Normalfall immer alles in Erinnerungen, dass ich so 20 Minuten vorher daran erinnert werde, hey, ich muss jetzt das und das machen. Lässt dein Handy für dich denken? Ich lasse mein Handy für mich denken, weil ich es einfach nicht hinbekomme. Keine Chance. Okay. Aber in dem Fall habe ich das nicht geschafft. Ich bin so ein dumm Kopf, tut mir leid. Es gab gerade einen kurzen Schnitt, als ich den falschen Button auf dem Aufnahmegerät gedrückt hat. Naja, ich hoffe, ich habe das ganz gut hinbekommen. Auf jeden Fall lasse ich mein Handy für mich denken. Und ja, dann hatte ich spontan Zeit und ich weiß schon gar nicht mehr, was ich mit der Zeit angefangen habe. Mittwoch, letzte Woche. Ich glaube, ich bin spontan in meine neue Butze gegangen und habe da noch ein bisschen rumgewerkelt. Ja, ich glaube, das hast du mir auch geschrieben gehabt. Ja. Hat sich's gelohnt? Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, das ist doch auch gut. Ja, wir sind komplett im Stress. Du hast gesagt, du musst pünktlich um 18.20 Uhr los. Meistens verquatscht man es eh so, aber trotzdem, wenn man so zwischen Tür und Angel, als ich bin gerade eben erst heimgekommen, wenn man zwischen Tür und Angel einfach aufnehmen muss, herrscht schon ein enormer Druck irgendwie, weil wenn Technik nicht klappt oder irgendwas, du bist einfach komplett aufgeschmissen. Ja, ja, man muss das Beste draus. Und deswegen würde ich sagen, lassen wir uns nicht lang lumpen. Und hier ist das Intro für euch. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstens und Crusoe, Folge 119, der Podcast für Gestrandete. Hallo Bubi. Hallo Patrick. Wenigstens jetzt kein Versprecher. Es kann alles schief gehen. Ja. Darf nicht dran denken, das ist einfach. Ja, sollen wir gleich was ankündigen? Ja. Ja, wir bleiben im Zwei-Wochen-Rhythmus. Ne? Ich habe schon gedacht, dass wir jetzt auch nicht machen können, das nicht auf dem Schirm hatten und es dann so eine riesige Lücke gibt, aber vielleicht passt es jetzt ganz gut. Passt ganz gut. Ja, ich fliege nämlich morgen für euch gestern nach China. Nochmal auf Montage für 11 Tage, um da das Scheiß voll zu richten. Gleiches Projekt wie beim letzten Mal. Gleiches Projekt, andere Maschinen. Heißt, du kennst dich an der Ort und Stelle, das gleiche Hotel? Ja, gleiches Hotel. Und gleiches, beim Kunden kennst du dich ja dann auch aus. Ja, das Ding ist, also das erste Projekt, das war eine Verbindung aus 4 Maschinen von uns und einer externen Maschine. Und die habe ich damals selber gebaut. Die habe ich damals gebaut, da war ich noch in der Ausbildung. Okay. Da habe ich die angefangen mit bauen. Das war 3. Lehrjahr und das ist jetzt 4 Jahre her. Und dann habe ich die, wo ich vor 2-3 Monaten in China war, habe ich die dann aufgebaut und in Betrieb genommen voll. Willst du sagen, der Hobel läuft immer noch nicht richtig? Der Hobel läuft wie eine 1. Okay, okay. So. Nur das Ding ist, das ist nur ein Teil von dem Projekt, weil das Produkt umfasst sehr viele Maschinen. Mhm. Und das, wo ich letztes Mal war, ist ein Kreis und jetzt geht es um den anderen Kreis, um das eigentliche Produkt, um den Inhaler, den wir zusammensetzen. Das, was davor war, war nur die Kartusche, die man dann reinsteckt, okay, wo dann das Mittel drin ist, das man einnimmt. Ich glaube, ich kann es mir grob vorstellen, aber ich weiß ja auch, so ein Umfang, den der Haro produziert. Ich kann mir auch vorstellen, dass ganz viele Leute, die gar nichts mit so Maschinenbau oder Technik allgemein am Hut haben, dass die überhaupt nur Bahnhof verstehen. Checken jetzt so ganz und gar nichts. Hey, was für Maschinen, hey? Indefinitname, hey. Inhaler. Ah, schau das. Inhalator. Ist das, was die ganzen Kids jetzt gerade rumzuzeln? Ist das ein Inhaler? Das ist ein Inhaler. Fast. Ja, auf jeden Fall. Das eigentliche Problem ist, ich kenne die Maschinen gar nicht so gut. Ich bin jetzt zwar, mein aktuelles Projekt ist zwar für das gleiche Produkt, aber ein anderer Kunde. Mhm. Quasi der Grundaufbau ist gleich. Und ich bin jetzt der Capo für alle Maschinen in dem Verbund. Hast du sie geerbt? Ich habe sie geerbt. Ich bin der SMI-Erbe, so heißt das Produkt. SMI. Und musst du da jetzt alleine hin? Das sind schon 2 Kollegen von mir. Ah, okay. Ein Elektriker, ein Mechaniker. Aber die haben noch weniger am Hut mit den Maschinen, aber die machen ihr Bestes. Grüße gehen raus, einer hört es vielleicht dann sogar. Okay, einer von den Neuankömmlingen. Ja, einer von den Neuankömmlingen. Grüße an der Stelle, an der Julian. Sehr schön. Genau, ich hoffe, der hat das Ding bisher gerockt. Noch habe ich nicht so viel mitbekommen, dass es wirklich schlecht läuft. Mhm. Heute war der Projektmanager da und hat gesagt, ja, eigentlich laufen die 5 Maschinen, um die es geht. Aber das sagt man immer, eigentlich laufen die. Ja. Und wenn es dann drauf ankommt, dann spackt wieder irgendwas Neues rum, was du noch nie zuvor gesehen hast. Und wenn noch nie zuvor das Problem da war, dann kannst du es auch nicht beheben, weil du kannst nicht, ja. Weiß ich nicht. Funktioniert halt nicht. Deswegen ist es ein bisschen ehrenlos, wenn die dann auf einmal vor beim Kunden beim Abnahmelauf rumzickt. Ja, ich hoffe, dass es nicht so wird wie beim letzten Mal. Da ist uns wirklich viel verreckt, was eigentlich gar nicht verrecken kann. Okay. Zum einen so Batterien, die die Maschine gewährleisten, dass es sauber runterfährt. Ja. Dass da noch ein bisschen Spannung auf den ganzen wichtigen Elektrokomponenten ist. Dass man alles abspeichern kann, was man gerade eingestellt hat. Dann ist ein Bandmotor verreckt, also ein Servomotor, den musst man dann einfliegen lassen. Und das ist ja ein Riesenscheiß, wenn du irgendwelches Zeugs nach China bringen willst. Da braucht jedes Bauteil braucht so einen extra Wisch, was das genau ist, wie teuer das ist, was das kann, wozu das ist, wo das hingehört. Alles könnte ja dem Staat irgendwie schaden, was du da hinschickst. Genau. Und dann die Maschine damals war 8-spurig, heißt, die macht 8-mal das Gleiche auf einen Schlag. Und dann hat eine Spur rumgezickt und das war eigentlich davor noch nie der Fall. Ich hoffe, dass es jetzt besser wird, weil es blöd ist auch, wenn es dann einfach auf einmal geht und dann denke ich, ja, was war denn das jetzt? Aber das Problem ist dann, wenn es mal gekommen ist, kommt es auf jeden Fall auch irgendwann wieder. Mhm. Und wenn du in dem Zeitraum nicht gemerkt hast, wo da die Ursache liegt, dann hast du immer ein ungutes Gefühl. Auf jeden Fall. Ja, gut, ich wünsche dir viel Erfolg. Dankeschön. Du musst jetzt noch zum Friseur und deine Sachen packen. So sieht's aus. Ich habe gerade noch die 10 Minuten genutzt, die du mir gegeben hast und habe schon ein bisschen vorgepackt. Ich bin echt ein schneller Packer, muss ich sagen. Mhm. Weil ich habe zwar kein System in meinem Schrank, also es liegt alles da kreuz und quer drin. Ich hoffe, ich kriege das mal irgendwann noch in den Griff. Aber ich weiß, was ich brauche und ich bin gut im Einschätzen, wie viel ich für wie viele Tage brauche. Bist du da auch so? Ich bin einer, der schiebt dieses Packen immer sehr lange vor sich her, weil ich denke, das dauert ewig lang und nachher brauche ich auch nur eine halbe Stunde. Mhm. Und mittlerweile selten vergesse ich was, aber ich verschätze mich schon immer hart. Manchmal verzähle ich mich einfach mit den Tagen und dann ist perfekt war es, glaube ich, noch nie. Es war immer entweder viel zu viel oder viel zu wenig. Da habe ich jetzt einen Lifehack für dich. Der ist mir nämlich vorhin, habe ich das einfach mal so gemacht, das allererste Mal in meinem Leben. Und es hat einfach super funktioniert. Und zwar, wenn es gerade so um Tagesklamotten geht, die man braucht, so Unterhosen und Socken zum Beispiel, dann zählt nicht die Tage, die ihr dort seid, sondern geht einfach mit dem Anreisetag los, sagt, ab Montag bin ich da, dann holt ihr eine Unterhose raus, Montag, Dienstag, Mittwoch und nimmt bei jedem Tag die Unterhose raus, dann passt es immer perfekt. Okay, probiere ich auf jeden Fall beim nächsten Mal. Nicht zählen, wir sind 11 Tage da, 1, 2, 3, 4, 5, nee, die Tage. Okay, sind's. Ja, hört sich gut an. Sehr schön. Ich habe ein kleines Emoji-Update. Jetzt habe ich ja bestimmt schon vor Wochen entspricht ja, wie ihr wisst, nicht gleich unseren Folgen, habe ich versprochen, es gibt noch ein zweites Emoji in Emoji-Kategorie. Ich weiß gar nicht, wie es genannt. Emoji-Vorschlag haben wir es, glaube ich, genannt. Schieß den Vogel ab. Ich zeig dir meinen neuen Emoji, denn ganz ohne geht es auch nicht. Mach ihn rein dann in mein WhatsApp. Es war nur einer, es kommen noch so viel. Ja, gut, ey. So, da war es wunderschöne Jingle für euch. Genau, es kam wieder vor. Jetzt ist ja auch die kalte und eklige Jahreszeit. Manche Leute sind immunsystemtechnisch noch nicht bereit dafür. Und dann kommt es ab und zu vor in der WhatsApp-Gruppe, dass man versucht, irgendwas zu planen für den Abend und irgendwas ausmacht. Und eine Person schreibt dann rein, sorry Leute, ich bin raus, ich bin krank, ich habe das und das, keine Ahnung. Und dann ist ja ein bisschen blöd, wenn man eigentlich am Plan ist, fängt einer an zu sagen, ja, gute Besserung, als Reply auf diese ich bin krank Message. Und dann planen wir weiter, dann kommt der Nächste dazu, der merkt, dass in der Gruppe abgeht und liest sich das auch mal durch, sieht auch, ah, okay, ja, der hat schon gute Besserung. Ja, ich muss auch höflich sein und gute Besserung schreiben. Und dann rutschen immer diese gute Besserung-Nachrichten, die ich schon wichtig finde an sich, dass man einer Person wünscht, dass er schnell wieder gesund wird. Aber sie stören halt so den Redefluss. Und wir haben ja schon festgestellt, in solchen Situationen, gerade wenn jemand Geburtstag hat, ist das Beste, mit diesen Emojis direkt auf die Antwort zu reagieren. Jetzt ist das Problem, für gute Besserung habe ich keinen passenden Emoji gefunden. Ja, da gibt es eigentlich nicht viel. Es gibt ja diesen Hustenden, der mit der Maske drüber, oder ist halt so ein Arzt oder sowas, oder Krankenschwester. Aber das passt irgendwie nicht so ganz her. Was stellst du dir vor? Also es gibt diesen Typ, der den Kopf verbunden hat, aber da stellt man ja immer nur den Zustand dar, dass jemand krank ist. Das will man dem ja nicht sagen. Das weiß ja selber, dass er krank ist. Und es gibt noch eins, wo wahrscheinlich gute Besserung heißen soll. Ich glaube, es wird sogar vorgeschlagen, wenn man gute Besserung eingibt. Und das ist dieses Herz mit den Verbändern. Aber so ein Herz ist halt je nach Situation vielleicht ein bisschen übergriffig. Deswegen denke ich, das Herz kann man auch nicht einfach so benutzen. Nicht so ganz, nee. Aber hast du einen konkreten Vorschlag? Wenn ich ehrlich bin, eigentlich nicht. Ich weiß nur, dass man es braucht. Das ist ja schon die halbe Miete. Ein Emoji, das einen so tätschelt, weißt du, so auf dem Kopf, so, na, alles wird wieder gut, sowas stelle ich mir vor. Vielleicht haben ja die Leute da draußen einen besseren Vorschlag wie wir. Bestimmt haben sie einen besseren Vorschlag. Ja, lasst uns wissen, was für ein Emoji könnte man machen für gute Besserung. Vielleicht gibt es auch schon einen, vielleicht findet jemand einen. Ja, entweder das oder schickt uns unseren Vorschlag. Wir würden uns auch freuen, wenn ihr das uns einfach ein bisschen skizziert, egal wie. Das wäre natürlich der Hammer, ja. Stift und Papier oder wenn ihr krasse Photoshop oder Paint Skills habt, könntet ihr auch auspacken. Was mir auch die Woche aufgefallen ist, ist, dass Microsoft Teams hat ja seine eigenen Emojis und hat auch genau die gleichen Funktionen, dass man auf was antworten kann und dass man mit Emojis auf was reagieren kann. Und die Emojis erkennt einfach niemand, was da ist. Man kennt vielleicht noch den Daumen hoch, aber wenn man anfängt, diese Affen, nichts sehen, nichts hören, nicht sprechen, reinballert, dann erkennt man das nicht, dass das ein Affe ist. Gar keine Chance. Die sind einfach ganz hässlich wie die sind ganz schlecht, ja. Da müssen sie einfach, ich meine, es gibt ja so, ich glaube, es gibt allgemeine, oder stimmt das nicht? Ich glaube, jeder Hersteller hat doch seine eigenen. Ja, die sind scheiße. Microsoft, da müsst ihr nochmal ran. Das kann man nicht so viele Leute, wie das täglich nutzen und die einfach während der Arbeit damit chatten und kommunizieren und denen die Arbeit auch leichter fällt, denen kann man ein bisschen entgegenkommen, indem man sich mehr Mühe bei den Design. Die müssen dann, glaube ich, alles überarbeiten, aber ja, feuert einfach den Kerl, der sich auch Startup. Die sind ein bisschen arg verspielt. Keine Ahnung, wie man die beschreiben soll. Ja, das war mein Emoji-Vorschlag. Schön. Ja. Jetzt habe ich keinen mehr. Berechtigt ist der berechtigt. Wo habe ich das? Muss abhaken. Das war nämlich. Du, ich habe eine Frage an dich und die resultiert hoffentlich in der Kategorie. Bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Okay, pass auf. Es ist wieder die große Kategorie Bubi wird erwachsen. Mhm. Und zwar muss ich mich jetzt mit Stromanbietern auseinandersetzen. Oh. Und da wäre meine Frage an dich. Wie funktioniert das? Es gibt ja verschiedenste Stromanbieter. Ja. Aber der Strom kommt ja immer aus derselben Leitung. Ja. Wo wird der Strom quasi, wenn ich jetzt bei der EnBW bin und ich wechsle jetzt zur Sübag, ja, wo wird dann der Strom von der Sübag eingespeist, dass der zu mir kommt? Das ist ja nicht dann der Strom von der Sübag. Das wird ja der gleiche Strom sein wie davor, auch nur von jemand anderes zugestellt. Ich verstehe das nicht. Kannst du mir da weiterhelfen? Also ich kann es dir nicht zu 100% sagen, da müsste ich einfach raten, aber ich könnte mir ganz gut vorstellen, wie es funktioniert. Das Komische ist ja, wenn du einen Stromvertrag abschließt, zum Beispiel du jetzt in deiner Butze, du hast ja Strom, aber wahrscheinlich noch keinen Vertrag. Richtig. Und der Typ, der ausgezogen ist oder bei der Schlüsselübergabe wurde, der Zählerstand auf jeden Fall aufgeschrieben. Richtig. Das heißt, er gibt an bei seinem Anbieter, ja, ich ziehe hier aus, ich kündige den Vertrag, man hat dann Sonderkündigungsrechte, auch wenn der Vertrag theoretisch nur ein halbes Jahr alt ist, das ist dann gar kein Problem. Und ab da zahlt er dann wird es hochgerechnet, wie viel er wirklich verbraucht und du zahlst ja auch immer beim Stromvertrag eine fixe Summe Und irgendwann wird das abgeglichen, meistens einmal im Jahr, und dann kriegst du entweder was zurück oder musst was draufzahlen. Nur dass es halt nicht so super viel auf einmal ist, zahlst du monatlich und dann funktioniert es. Das heißt aber, jetzt habt ihr ja trotzdem Strom, obwohl der Kerl gekündigt hat, der davor drin war, oder die Frau, ich weiß gar nicht. Und ihr kriegt trotzdem noch Strom. Irgendwann kriegt ihr dann auch eine Meldung von dem Grundanbieter, das ist bei uns, glaube ich, bei vielen die Süwag oder Syna, ja, genau. Ich weiß es gar nicht. Süwag. Und ihr kriegt einfach Strom und müsst den halt irgendwann nachzahlen. Was ihr aber auch machen könnt, ist einfach zu irgendeinem Anbieter zu gehen, einfach zu vergleichen, so mache ich es immer, Check24 oder Verivox, kommt gleich raus. Ich wollte eigentlich das Patricks Spartipps, den Jingle noch abfeuern. Okay, dann kommen wir da gleich dazu, was man da am geschicktesten macht. Und dann könnt ihr einfach sagen, ja, ich beziehe ab da, gibst den Zählerstromstand von der Schlüsselübergabe an und dann zahlt die ab da, obwohl euch eigentlich ja nicht der Anbieter vorher nicht mal bewusst war, für wen ihr euch entscheidet. Und ich glaube, das ist so, dass die alle in das gleiche Netz einspeisen. Ne? Und die können ja dann nachweisen, wahrscheinlich bei der Süwag, wie viele Abnehmer die haben und kriegen dann, und ja, die kriegen ja sowieso schon das Geld. Und die Süwag weiß ja, sie kann da nichts mehr holen, aber die verwaltet wahrscheinlich den ganzen Bums. Wahrscheinlich zahlen die wieder Abgaben, weil sie irgendein Netz nutzen dürfen. Aber sie speisen einfach mal ein und wahrscheinlich müssen die auch mehr einspeisen, wie sie Abnehmer haben. Ja, wahrscheinlich. Also das stimmt, das ist eigentlich echt verkopft, so die ganze Geschichte. Ja, wenn es einen Grundanbieter gibt, der ist meistens sehr teuer, wie es zum Beispiel die Süwag ist. Ja. Ja, wie lohnt sich das dann für die Kleineren, die dann zum Beispiel den Preis für die Hälfte anbieten pro Kilowattstunde? Das rechnet sich irgendwie in meinem Kopf nicht. Ich glaube, so brutal ist es mittlerweile nimmer, aber ich glaube, es war es tatsächlich mal. Keine Ahnung, wie die das machen. Aber es ist ja im Endeffekt bei allen Anbietern so. Es gibt immer einen Internetanbieter, der das günstiger anbieten kann. Der gewinnt wahrscheinlich weniger oder die Leute, die da arbeiten, verdienen weniger. Ich weiß es nicht, wie sie es machen. Aber eigentlich müsste ja die Süwag dann auch immer den Leuten sagen, ja, ihr habt jetzt so viele Stromverträge verkauft, jetzt müsst ihr ja auch mal den Strom mal produzieren oder vielleicht kaufen die den Strom ja auch einfach nur ein, ich weiß es auch nicht. Aber da muss auf jeden Fall viel mitgerechnet und gemessen werden, damit alle am Ende bei der ganzen Schicht Geld verdienen. Viel Messerei, ja. Vielleicht lese ich mich da ein, weil ich finde es eigentlich ganz interessant. Ja, ich habe auch gedacht, ja, okay, wie funktioniert denn das jetzt eigentlich? Es kommt einem halt so komisch vor, dieses Jahr, du hast da Strom, okay. Du kannst auch beim Stromvertrag, gibst du ja dann auch einen Starttermin vom Vertrag, der in der Vergangenheit liegt, an. Ja. Und das, wo kann man das machen bei einem Vertrag? Ich zahle schon seit 2 Monaten, gar kein Problem. Also das geht sogar, glaube ich, richtig weit, diesen Stromvertrag zurückzudatieren. Ja, Patrick, Spartipps haben wir da einen Schingel nicht. Ja, ja, doch, klar haben wir das. Echt? Ja, hier, da ist er. Patricks Spartipp. Der drückt. Ich weiß jetzt auch, wieso ich mich daran erinnert habe, weil ich den ja nicht selber gemacht habe, aber er ist geil. Ja, genau, wie schon gesagt, wenn ihr euch einen Stromvertrag oder eigentlich jeden anderen Vertrag, ich mache alles bei Check24, es gibt genug andere Vergleichsportale, vielleicht schafft ihr es auch irgendwie über MyDeals oder so von einem Vertrag mitzubekommen, der günstiger ist, aber bei Strom reicht es, glaube ich, so ein Vergleichsportal zu verwenden und dann müsst ihr vor allem beim ersten Mal viele Daten angeben, ihr müsst ein Konto angeben, wo die das Geld von dir holen können. Die müssen wissen, welche Zählernummer du hast und die Adresse müssen sie wissen. Also ist noch überschaubar, glaube ich, viel mehr braucht man auch nicht. Und dann wird es ja gespeichert auf den Vergleichsseiten. Das heißt, falls du später mal wechseln willst, und das ist sehr empfehlenswert, dann haben die ja schon alle Daten. Dann sagst du einfach, hey, Check24, sag mir mal, was günstiger ist, wie das, was ich jetzt habe, weil das wissen die ja auch. Und dann vergleichen die das, dann suchst du dir einen von den ersten 3 aus und dann sagst du, okay, den will ich jetzt haben und dann machen die vollends alles. Also das Handling heutzutage ist super easy und früher gab es immer noch so ein paar Sachen dazu. Was habe ich schon bekommen? Ich glaube, die Bluetooth-Box habe ich auf jeden Fall von einem Stromanbieter und nochmal irgendwas. Ich habe von einem Kumpel gehört, der hat schon so einen E-Scooter bekommen und so. Meistens bekommt man Cashback, ist eigentlich noch geiler, weil von dem kann man sich kaufen, was man will. Und früher habe ich auch noch auf die Jahresrechnung nochmal so 10% bekomme. Und bei Strom ist es dann doch schon einiges. Ja, das war eigentlich schon das ganze große Geheimnis. Ja, aber lohnt sich es dann immer den günstigsten zu nehmen? Weil die heißen ja immer so komisch, da ist man ja ein bisschen misstrauisch. Vor allem in meinem Fall. Ja, das ist gut, dass du sagst, ich habe schon schlechte Erfahrungen mit Stromanbietern gemacht. Ich habe aber auch das große Problem, dass ich zum Heizen auch Strom verwende. Wir haben hier alte Nachtspeicheröfen, nicht uralt, aber alte Nachtspeicheröfen. Und dann musst du zwei Verträge auch abschließen. Und die dann jedes Jahr zu wechseln, war immer ein bisschen stressig, weil ich zwischendrin auch, sonst konnte ich immer bei einem Anbieter beides machen. Und irgendwann hat sich das bei mir gesplittet. Und dann war ich bei einem Anbieter und das waren richtige, richtige Idioten. Die kann ich nicht empfehlen. Ja, aber meistens ist so eine User-Bewertung dabei. Und ich glaube, wenn man dann sagt, ja, lieber will ich keinen Stress haben, auch wenn der andere nochmal einen Euro billiger ist. Und dann guckst halt auf das und entscheidest dich für den. Also Bewertungen schon. Bewertungen, die stehen immer dabei. Also ist alles übersichtlich und funktioniert einwandfrei. Ja, wunderbar. Genau. Ich bin sogar gerade beim Grundversorger, weil während dieser ganzen Kriegsöl-Gas-Problematik, da sind plötzlich alle Anbieter teurer geworden und haben auch laufende Verträge teurer gemacht. Und dann hattest du die Chance zu kündigen und habe ich einfach gekündigt, weil zu dem Zeitpunkt dann der Grundversorger der günstigste war. Auch interessant, muss ja auch damit zusammenhängen, wie wir es vorher schon hatten. Wie läuft das eigentlich alles ab? Wo kriegen die ihren Strom her und wie checken die, wer welchen Strom verbraucht und wo das alles hin muss? Ja, ich glaube, im Netz ist der Strom alles der gleiche. Ja, sicherlich. Der mischt sich da. Der mischt sich. Wie in einem großen Bierkessel, da mischt sich auch alles. Ist auf jeden Fall nicht wie eine Wasserleitung. Das glaube ich nicht. Genau. Ja, interessante Frage. Vielleicht kann uns da auch jemand aufklären. Ja, ein paar Leute, die bei so einem Energieversorger. Ich habe einen Kollege, der kommt, glaube ich, von der ENBW, hat da sein duales Studium gemacht. Und den könnte ich auf jeden Fall mal fragen. Hätte ich im Geschäft nicht so viel zu tun gerade, dann hätte ich da auf jeden Fall Zeit dafür. Aber mal gucken. Jetzt hab ich auch 2 Wochen Zeit. Vielleicht bekomme ich bis dahin eine Antwort. Der Business-Patrick. Business-Patrick, immer am Hasseln. ja, wenn wir schon von deiner Butze reden. Ich habe mir das als Highlight aufgeschrieben. Oh. Weil ich war jetzt 2 Wochenenden hintereinander bei dir zum Streichen. Ja, das ist sehr lobenswert an der Stelle. Ja, danke nochmal an der Stelle. Ja. Ich habe gedacht, dann kann ich dich vielleicht auch nutzen für mein nächstes Projekt. Ja, ich habe auch schon gedacht, das beruht auf jeden Fall auf Gegenseitigkeit. So. Ja, so muss es auch sein. Ja, wir haben gestrichen. Die ganze Butze musste weiß werden und die Butze ist riesengroß und es gibt viele Wände. Es haben sich zweimal, glaube ich, sogar fast genau die gleichen Leute zusammen getan. Und ich muss sagen, Streichen ist anstrengender, wie ich es in Erinnerung hatte. Früher hat mich am Streichen immer gestört, dass man ab und zu irgendwo Farbe hat. Da war ich irgendwie ein bisschen, was ist da der Begriff dafür, weiß ich nicht. Hat mich da dann gar nicht mehr gestört, vor allem beim zweiten Termin. Aber diese Bewegungen, dadurch, dass ich oft Probleme irgendwie mit Schultern, Nacken und ja doch eigentlich nur Schultern und Nacken habe, habe ich es auf jeden Fall am nächsten Tag gemerkt, weil man muss schon ein bisschen draufdrücken auf die Rolle, dass die Farbe in die Rauhfasertapete reinkommt. Rauhfasertapete? Hattest du? Habe ich, ja. Ja, woanders wäre sie fatzig glatt, wäre es, glaube ich, kein Problem. Ja, vielleicht, ja. Ja, und das ist ein Problem für dich gewesen, dass man an den Klamotten oder sowas Farbe hat. Früher, ja. Weil ich habe mir ja meine Hose, ich habe jetzt so eine ältere Arbeitshose genommen, die ich die ganze Zeit anhabe, wenn ich irgendwie da in die Butze gehe. Ja, sowas braucht man, glaube ich, auch. Und mich stört es gar nicht, auch wenn ich so Zeugs an meinen Finger habe, gerade so vom Acrylfugen ziehen oder sowas, dann schmiere ich das einfach da ab, das juckt mich einfach gar nicht, da bin ich immun gegen. Das hilft, glaube ich, auch, weil sonst guckt man auch die ganze Zeit und hat Angst, irgendwo dagegen zu kommen. Also manchmal in so, gerade im Badezimmer, im Klo oder in so kleinen Nischen, berührst halt, wenn du die eine Wand streichst, vielleicht die andere. Aber wenn du die ganze Zeit nur aufpasst, dass es nicht passiert, dann bist du halt viel zu langsam irgendwie. Ja, ja. Und Zeit ist Geld, das kann man uns nicht leisten. Und Geld haben wir nicht. Ja, was eigentlich auch ganz nice war, dass wir dann direkt abends uns getroffen haben zum Spieleabend, ganz spontan eigentlich, auch an beiden Abenden und vor allem beim zweiten Mal habe ich mich sehr darauf gefreut, da habe ich gedacht, ja, hoffentlich haben alle abends Zeit, dann chillen wir noch und machen irgendwas. Beim zweiten Mal haben wir krass Essen gemacht, es hat mir gut gefallen und es war sehr witzig. Ich glaube, ich habe vor allem am zweiten Abend habe ich so viel gelacht, wie die ganze Woche wahrscheinlich nicht. Oder die letzten zwei Wochen wahrscheinlich nicht. Kommt mir gar nicht mehr so vor. Ich bin mir gar nicht mehr so in Erinnerung, dass wir so viel Spaß hatten. Aber eigentlich haben wir immer Spaß, wenn wir in der Gruppe zusammen sind. Das stimmt auch. Ja. Jetzt ist fertig gestrichen, die Butze. Fast. Es fehlt jetzt nur noch ein kleiner Teil vom Wohnzimmer. Okay. Gerade da war das Problem, dass Teile von der Wände, gerade so viereckig und dreieckig, waren pink und grau gestrichen, warum auch immer, war ganz wilde Kommen. Aber waren sauber gestrichen, sehr, sehr 1A, sauber. Aber wahrscheinlich schon zu sauber, dass da so eine richtige Kante war von, von den Klebebändern, wo das abgeklebt wurde. Das wird man wahrscheinlich immer noch sehen. Das ist wie so eine Kante in der Tapete drin. Das ist ja, so ein Absatzteil. So, der ist zwar weiß, aber man sieht den Absatz, weil wirft der dann Schatten. Ja. Ja, ist nicht so ganz super, aber besser wird's nicht. Ja, da fehlt jetzt noch die Decke und eine große Wand, wo es zur Terrasse rausgeht. Ich habe nur dran gedacht, dass das Wohnzimmer ja auch eine Decke hat. Und dann fehlt noch ein bisschen Küche, aber das hält sich in Grenzen. Da ist das Abkleben eher ein größeres Thema, die ganzen Schränke und so, bis man dann in die Ecken reinkommt. Aber ich sag, wenn man da noch einen halben Tag Hand anlegt, ist man da auch durch. So, ja, das hört sich doch super an. So 3-4 Stunden. Und dann gibt es halt nur noch so Kleinscheiß, so Fugen unten in der Waschküche neu verfugen und dann Acrylfugen ziehen an den Türrahmen, weil die haben ordentlich Spaltmaß. Auf deine Fugen warst du sehr stolz. Ja, ich habe Acrylfugen gezogen, weil es mussten stellenweise neu tapeziert wurden. Musste stellenweise neu tapeziert werden, so. Mhm. Und dann sollte man da anscheinend Acrylfugen drüber machen. Erstens, dass es sauberer aussieht und dass das auch anständig hebt und nicht irgendwie wegblättert. Mhm. Und ich habe das erste Mal gemacht. Habe ich das allererste Mal gemacht und ich habe auch noch nie so eine Silikonspritze in der Hand gehabt. Man kennt es vielleicht, man hat es bestimmt schon mal gesehen, so eine Silikonspritze, wo man hinten so pumpt und dann ist da so eine Kartusche drin. Du hast gerade immer gesehen, so eine Silikonspritze, so eine Silikon, weil ich sehe, was du machst für eine Bewegung und weiß, was du meinst, aber du musst beschreiben, wo man hinten so drückt und die Kartusche wird so eingespannt und da schraubt man so eine Spitze drauf, wo es rauskommt. Ja, genau. Ja, die Leute werden das schon kennen. Ja, ich glaube schon, dass man das kennt. Ja, auf jeden Fall. Das war das erste Mal, dass ich so ein Ding aktiv in der Hand hatte. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, wo fange ich jetzt an, dass ich das einfach mal testen kann? Und das war oben auf dem Türrahmen drauf. Okay. Weil da sieht kein Mensch hin. Ja, der hätte auch irgendwie so das Kellerfenster hinten im Eck nehmen können. Ja, oder? Aber das ist wahrscheinlich auch wieder zu offensichtlich. Okay. So oben drauf auf dem Türrahmen sieht ja wirklich keiner hin. Ja. Und da habe ich erst mal kläglich versagt. Da hatte ich irgendwie viel zu viel Acryl und dann ist mir die Hälfte so weggeblättert. Ich habe es zwar sauber abgeklebt, das ist ein Lifehack. Also das muss man eigentlich machen, dass die Kante halt gerade wird. Ja. Dass man links und rechts ein bisschen abklebt, dass man halt dann nur die Fuge trifft mit dem Acryl. Und dann hilft auf jeden Fall viel Wasser. Ja. Also manche sagen, man sollte sogar die Wand davor ein bisschen nass machen, dass das da ein bisschen geschmeidiger an die Wand klebt. Ich habe das nicht gemacht. Ich habe nur danach meinen Finger komplett eingetunkt in Wasser und habe dann immer so 30, 40 Zentimeter so sauber abgestrichen. Ja. Und das sah dann immer super clean aus, meiner Meinung nach. Das könnte mal ein Maler beurteilen, ob das anständig gearbeitet wurde. Aber ich sag, für meine ersten Fugen war das echt gut. Ja, und so muss doch auch sein. Du willst ja lieber deine eigenen nicht ganz so perfekten Fugen haben, wie die vom Maler, die vielleicht die wunderschönsten auf der ganzen Welt sind. So, weil vielleicht ist es auch einer, der einen schlechten Tag hat, dann macht er auch schlechte Fugen. Ja, und das bessert nicht so einfach aus. So nämlich. Ja, abkleben hat mich damals tatsächlich auch gestört gehabt. Da war ich aufgeregt. Habe ich mich auch immer rausgehalten. Auch beim ersten Mal streichen bei dir. Hat auch jemand gesagt, abkleben, ja, da gehe ich am besten ganz schnell und nehme lieber eine Rolle und mach die Wand weiß. Aber irgendwann hat mich es gar nicht gestört. Ich habe bei dir dann auch zum Schluss einfach nur noch geklebt. Geklebt und gerollt so. Mhm. Ich habe wirklich richtig Bock gehabt. Ja. Sehr schön. Wann zieht er ein? Ja, so auf jeden Fall nach der Montage. So dann bestimmt noch 1, 2, 3 Wochen, dass wir das ganze Zeug auch rüberkarren und schon mal ein Stockwerk bewohnbar macht. Ja. Ich schätze mal so Anfang, Mitte Dezember. Sehr schön. Gut. Haben wir noch kurz Zeit? Ja. oder nicht? Haben wir noch gefunden. Ein Thema könnte man noch. Jetzt muss ich mir gut überlegen, was wir machen. Manche Sachen, die verrotten halt echt in meiner Dingsy-Liste, in meiner Podcast-Liste. Manche Sachen jetzt anzufangen wäre ein bisschen zu viel. Aber auch eine Sache, die mir irgendwann mal aufgefallen ist. Kurze Frage, wieso denken Leute, dass es gut aussieht, wenn sie ein Bild machen von einer Person und die steht direkt vor einer Wand? Wieso sollte es gut aussehen? Das sind, glaube ich, mit Abstand die schlimmsten Bilder von Leuten. Ja, stell dich vor, ja, da ist eine weiße Wand, stell dich direkt davor. Das muss gut aussehen. Ja, da habe ich ein konkretes Beispiel zu. Und zwar bei uns in der Kirche, die Konfirmanden werden immer abgelichtet von unserem Pfarrer, ja, der nicht so ganz technisch versiert ist und auch kein Gefühl hat, was jetzt wirklich gut aussehen könnte auf so einem Bild. Und der stellt die immer draußen vor so eine hässliche Wand. Die hat auch ganz viele Schrammen und Macken und alles Mögliche. So halt so eine Außenwand als ja, so einer Kirche, die ist nicht sauber geschafft. Ist halt nicht glatt. Und dann fotografiert sie immer so halb von unten oder so, also ganz komisch von oben, dass die immer ein komisches Gesicht haben, weil das verzerrt dann irgendwie immer die Form, meiner Meinung nach. Ja, aber alle ein bisschen unterschiedlich. Ja. Und das Problem ist, glaube ich, dass er, also mittlerweile macht er vielleicht sogar mit dem Handy die Bilder, was auf jeden Fall besser ist. Aber früher hat er, glaube ich, so eine Digicam genommen und Digicams haben das Problem, wenn man nah rangeht, dann macht das Objektiv was Komisches und macht dann so einen Fischkopf aus deinem Gesicht. Mhm. Und niemand sieht gut aus mit einem Fischkopf. Keine einzige Person. Ich weiß jetzt nicht, ob du daran gedacht hast bei deiner Frage, wo du aufgeschrieben hast, aber. Nee, also ist ein kleiner Tipp, wenn ihr von euch schöne Bilder machen wollt, ihr seid zum Beispiel auf einer Hochzeit oder so und habt euch schick gemacht und wollt euch oder euren Partner oder euch beide festhalten, dann stellt euch am besten vor irgendwas ein bisschen Buntes, ein paar Farbkleckse, wie auch immer, aber nicht direkt davor, weil der Vorteil ist, wenn zwischen euch und der hinteren Wand oder das nächste, was halt kommt, ein Abstand ist, dann kann die Kamera, ohne dass sie irgendwie crazy was rumrechnet, aber selbst das funktioniert dann besser, kann den Hintergrund unscharf machen, ganz leicht, und dann stecht ihr automatisch aus dem Bild vor. Und wenn ihr es dann auch schafft, dass der Hintergrund ein bisschen belebt aussieht, ein bisschen auch noch was zu sehen ist, aber durch diese Distanz unscharf wird, dann habt ihr ein schönes Bild automatisch. Und die Leute wissen, wenn sie auf das Bild gucken, ich muss auf die Leute gucken und nicht, aber im Hintergrund da irgendwo was steht, was ich lesen kann. Das Auge wird automatisch auf das Scharfe hingeleitet. Und ja, kleiner Fotografentipp an der Stelle. Vielleicht auch mal der Porträtmodus ausprobieren. Was hältst du davon? Der ist auch gut, ja. Also viele, viele Handys haben das auch schon direkt immer an irgendwie, die rechnen das automatisch drauf und das sieht auch vielleicht bis auf ein paar Frisuren oder sowas, und wenn es so frickelige Stellen sind, die das Handy dann freischneiden muss, sieht es gut aus. Also die machen genau das, was eigentlich ein teures Objektiv automatisch macht, durch Optik. Tiefenschärfe, oder nicht? Tiefenschärfe, genau. Aber der Überbegriff ist Optik. Genau, der rechnet es selber nach. Meistens sieht es gut aus. Ab und zu vielleicht nicht. Manchmal kann man es ausstellen, keine Ahnung. Es wird eigentlich immer nur drüber gerechnet von eurem Handy. Ja, benutzt den, probiert es aus. Nice. Immer generell ausprobieren. Wenn ihr nicht zufrieden seid, dann macht es so lange rum, bis es irgendwie klappt. Einfach komplett was anderes probieren. Lifehacks um Lifehacks. Echt so. Heute ist eine gute, knackige Folge. Voll gepackt. So, ja, wir sind jetzt auch schon fast an der Deadline, die du uns gesetzt hast. Ich will dich nicht länger aufhalten. Aushalten, ja, okay. Ciao, gute Woche, Patrick, bis dann, Ade. Nee, ich will dich noch fragen, ob du noch was hast. Ich habe zum Glück nichts mehr. Ich muss morgen das erste Mal in meinem Leben alleine fliegen. Ich bin mal gespannt. Das ist gut. Ja. Alleine fliegen ist okay. Ja. Wenn man jetzt das erste Mal fliegt, da ist man überfordert alleine. Aber wenn man weiß, wie Fliegen funktioniert, und vor allem, wenn man da schon mal war, gut, China ist schon ein bisschen stressig, aber du hast ja alle Zeit für dich und im Flieger kannst du die ganze Zeit irgendwelche Sachen bestellen. Das ist eigentlich auch ganz geil. So sieht's aus. Ja, wünsche ich dir auf jeden Fall einen guten Flug, gute Montage. Wir hören uns voraussichtlich in 2 Wochen. Schauen wir mal. Was wird. Schauen wir mal, was wird. Ja, habt eine gute Zeit. Genießt die kalten Tage drinnen. Das ist auch manchmal ganz schön. Und wir hören uns. Bis dann. Peace out. Ciao.